Ja, ich danke den Veranstaltern für die Einladung. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich auf die Diskussion mit Ihnen. Gerne auch kontrovers. Ich mag das. Es ist bei mir so, ich bin seit etwa einem Vierteljahrhundert mit der Frage des Antisemitismus befasst, also mit der Frage, warum Auschwitz möglich war. Und dann kam 9/11 und dann hat sich mein Interesse etwas stärker verschoben in die Richtung Moslembruderschaft, Antisemitismus in der Moslembruderschaft, wie kam das zustande? Wie haben damals Ägypten und die Nazis zusammengearbeitet in dieser Hinsicht? Und daraus entstand ein Buch, das ist auch wenn es auf dem Büchertisch Jihad und Judenhass. Das war dann ein Buch, das also in tatsächlich einige Sprachen übersetzt wurde, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Englisch natürlich. Im Moment wird es auf Italienisch übersetzt. Es wurde auch auf Arabisch übersetzt, aber da haben wir bisher keinen Verleger gefunden, der den Mut hat, das zu publizieren. Während in Deutschland das eben eigentlich nur einen gab, der das Buch richtig unterstützt hat, das war der Moslem Bassam Tini, während es sonst hier eher eine schlechtere Kritik bekam oder ignoriert worden ist. Und dann 2005 habe ich angefangen, mich stärker für den Iran zu interessieren, also nach der Moslembruderschaft, dem sunnitischen Islamismus, mich mit dem schiitischen Islamismus zu beschäftigen. Und da sind auch zwei Bücher entstanden. Eins davon wurde auch in Farsi übersetzt, was schon mal zeigt, dass ich mit diesen Menschen aus dieser Region zusammenarbeiten möchte. Und natürlich die Übersetzung auch ein Produkt dieses Wunsches gewesen sind. Unser Thema heute Abend, islamischer Antisemitismus, ist erstens aktuell und zweitens umstritten. Es ist aktuell, weil einfach in Europa die letzten Anschläge in den letzten 20 Jahren auf Juden von Menschen verübt wurden, die sich auf den Islam bezogen haben. Einerseits haben wir die ganz gezielten Attentate vom Islamischen Staat, die sich ausgesucht hatten, die Synagoge in Kopenhagen oder das jüdische Museum in Brüssel oder den koscheren Laden in Paris, die also ganz gezielt guckten, wo sind irgendwelche Juden, damit ich irgendwelche Juden schnell töten kann. Auf der anderen Seite haben wir in einem Land wie Frankreich in den letzten Jahren 11 Morde an Juden gehabt, alle ausgeübt von Menschen, die sich auf den Islam bezogen haben. Also die letzten beiden, das war im April 2017 Sarah Halimi, die also misshandelt und dann von ihrem Balkon auf die Straße geworfen wurde. Und dann im März dieses Jahres Mireille Knoll, die mit vielen Stichverletzungen und Verbrennungen dann tot aufgefunden wurde. Und bei dieser Frau Knoll kommt dazu, dass sie als 8-Jährige den Holocaust knapp überlebt hatte, aber dann doch in diesem Jahr dann doch dem Judenhass zum Opfer fiel. Aus Frankreich wanderten inzwischen 52.000 Juden aus. Und das ist schon irre, wenn man bedenkt, wie wenig Zeit vergangen ist, eigentlich seit dem Holocaust und seit dem ganzen Horror dieser Zeit. Dazu kommt, dass tatsächlich auch bei den Muslimen in Europa ein erheblich größerer Anteil an Antisemitismus in allen Umfragen festgestellt wurde, als bei den Nichtmuslimen, was schon schlimm genug ist, wie hoch die Raten bei den Nichtmuslimen sind. Aber ich will aus der Studie eines Kollegen, Günter Jickeli, zitieren, die vor ein paar Wochen veröffentlicht wurde, dass Antisemitismus unter den 15 bis 22 Millionen Muslimen in Europa nicht auf Ausnahmen reduziert werden kann, sondern so weit verbreitet ist, dass Judenhass oft die Norm bildet. Zitat Ende. Und dann ist es natürlich auch aktuell, weil wir seit 2015 mehrere hunderttausend Flüchtlinge aus Syrien und Irak in Deutschland aufgenommen haben und man noch nicht weiß im Moment, wie da die Einstellungen sich entwickeln werden, wenn es zum Beispiel mal wieder im Nahen Osten krachen sollte und die Straßen der größeren Städte eben von Demonstrationen gefüllt werden. Es ist gleichzeitig ein umstrittenes Thema, weil es natürlich auch eine Gegenbewegung gibt, die tendenziell alle als Muslime gekennzeichneten Menschen dämonisiert. Und deswegen, also ich meine zum Beispiel AfD und das Umfeld, und deswegen gerade innerhalb der Linken, aber auch unter meinen Kolleginnen und Kollegen, sagen eben viele, Finger weg von der Thematisierung des Antisemitismus unter Muslimen. Du könntest ausgenutzt werden, das könnte unfreiwillig Munition liefern für Rassisten. Ich habe das gerade wieder erlebt bei einer kritischen Einführungswoche an der Uni Leipzig. Da gab es 100 Veranstaltungen innerhalb von 3 Wochen und eine Initiative versuchte auch eine Veranstaltung mit mir und dem heutigen Veranstaltungstitel da unterzubringen, wurde dann aber abgelehnt mit der Begründung, ich würde den islamophoben Trend damit hofieren, wenn ich darüber aufkläre. Natürlich muss man jeden antimuslimischen Rassismus bekämpfen und jeder allgemeinen Dämonisierung von Muslimen entgegentreten. Aber heißt das, dass ein Deutsch-Türke oder Moslem aus Marokko kein Antisemit sein kann? Heißt das, dass wenn er Antisemit ist, er mit einem völlig anderen Maßstab gemessen werden sollte als ein biodeutscher Antisemit? Ich antworte beide Fragen mit einem klaren Nein, denn der Holocaust hat uns in der Welt gezeigt, wohin der Judenhass zu führen vermag, wie aus antisemitischen Worten dann auch antisemitische Taten folgen. So wenig man durchgehen lassen kann, dass angebliche Israel-Freunde in der AfD-Führung sich rassistisch äußern, so wenig ist zu akzeptieren, dass im Namen eines sogenannten Antirassismus eindeutig antisemitische Äußerungen verharmlost oder gar entschuldigt werden. Ich möchte jetzt zu dem eigentlichen Vortrag kommen und habe den in 3 Teile aufgeteilt. Der erste Teil, was ist eigentlich islamischer Antisemitismus? Zweiter Teil, wie entstand dieser islamische Antisemitismus? Und drittens, wie wird über ihn in Deutschland diskutiert? Oftmals hören und lesen wir die Bezeichnung Antisemitismus unter Muslimen oder muslimischer Antisemitismus. Das kann natürlich alles Mögliche bedeuten, weil auch Muslime und Christen oder Atheisten natürlich anfällig sein können für jede Art von Antisemitismus, sei es den christlichen Antijudaismus mit der Ritualmordlüge oder sei es den sekundären Antisemitismus, dass man den Juden vorwirft, den Holocaust auszunutzen und dergleichen mehr. Das heißt, diese Bezeichnung Antisemitismus unter Muslimen ist eigentlich nicht spezifisch, sondern sagt nur aus, dass es eben jetzt zufällig Muslime sind, die eine bestimmte Art von Antisemitismus äußern. Während die Bezeichnung islamischer Antisemitismus eine ganz spezifische Ausprägung von Judenhass meint, die besondere Kennzeichen aufweist, die besondere Konsequenzen nach sich zieht und die deshalb auch gezielt bekämpft werden muss. Diese Bezeichnung islamischer Antisemitismus bezieht sich nicht generell auf den Islam, denn auch selbst im Koran finden sich Verse, die eindeutig pro-israelisch sind. Und sie beziehen sich auch, diese Bezeichnung bezieht sich auch nicht pauschal auf Muslime, von denen nicht wenige den Antisemitismus ablehnen. Wodurch unterscheidet sich also dieser islamische Antisemitismus von anderen Erscheinungsformen des Judenhasses? Und um diese Unterscheidung verstehen zu können, muss ich Sie jetzt bitten, 2 Unterscheidungsmerkmale zu verstehen. Die eine Unterscheidung ist die zwischen dem religiös motivierten Antijudaismus, der in den vormodernen Schriften des Islam dominiert, aber auch natürlich in den vormodernen Texten des Christentums, und auf der anderen Seite dem europäisch geprägten Antisemitismus, der seit dem 19. Jahrhundert erst existiert. Dieser Antijudaismus ist Judenhass im religiösen Gewand. Und wenn man sozusagen damals als Jude in Europa konvertiert ist zum Christentum, war man geschützt. Wenn man im Orient konvertierte zum Islam, war man geschützt. Diese Möglichkeit des Schutzes gab es nicht mehr im Antisemitismus, der eben sich durch die rassistische Zuschreibung sowie durch das Phantasma der jüdischen Allmacht auszeichnet. Der Antisemitismus in Europa, der im 19. Jahrhundert entstand, der hat eine ganz andere Qualität als der Antijudaismus, der vorher existierte. Man kann das vielleicht folgendermaßen ganz kurz gefasst auf die Formel bringen. Beim Antijudaismus ist alles Jüdische böse, während beim Antisemitismus alles Böse als jüdisch markiert wird. Also die Wall Street, die Revolutionen, die Unruhe in der Gesellschaft und dergleichen mehr. Das ist so der große Unterschied. Das ist also die eine Unterscheidung, Antijudaismus versus Antisemitismus. Und zweitens müssen Sie berücksichtigen, dass das Judenbild des christlichen Antijudaismus von dem des muslimischen Antijudaismus unterschieden ist. Mohammed war in der Lage, die Juden von Medina zu vertreiben und hunderte von ihnen zu töten. Deshalb pflegten Muslime auf die Juden herabzublicken. Im Sommer 2014 wurde dieser degradierende Blick mittels der Parole Jude, Jude, feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein, was von jungen Muslimen in Berlin zum Beispiel skandiert worden ist, ganz sinnfällig. Und im April 2018 wollte ein Araber sein Gegenüber ebenso gezielt demütigen, als er in Berlin einen Kipperträger mit dem Gürtel peitschte. Da haben Sie sicherlich auch von gehört oder das Video auch gesehen. Das sind klare Zeichen von Demütigung. Man betrachtet Juden als minderwertig, als feige. Und im Christentum war das Judenbild immer schon anders ausgeprägt. Warum? Weil im christlichen Antijudaismus nicht der Prophet die Juden tötete, sondern die Juden den Propheten bzw. sogar Gottes einzigen Sohn getötet haben. Und deswegen war im Christentum der Gedanke der übermäßigen Macht der Juden virulent. Weshalb dann im Mittelalter zum Beispiel den Juden vorgeworfen wurde, die Brunnen zu vergiften, die Pest zu verbreiten, also Unheil über die Menschheit zu bringen. Das war eine Vorstellung, die im frühen Islam völlig verrückt angekommen wäre und überhaupt nicht in dieser Form geteilt worden ist. Und nur auf dem Boden des Christentums konnte deshalb die Propaganda von der jüdischen Weltverschwörung, also die Protokolle der Weisen von Zion und dergleichen Texte, sprießen und gedeihen. Und wenn ich diese beiden Unterscheidungen betrachte, also einerseits Antijudaismus und Antisemitismus und andererseits christliches versus islamisches Judenbild, dann kann man erkennen, was den islamischen Antisemitismus von anderen Formen des Antisemitismus unterscheidet. Denn nur hier bilden sowohl der degradierende Antijudaismus des frühen Islam als auch der verschwörungsbezogene Antisemitismus der Moderne eine Einheit. Beides wird zusammengefügt. Die negativsten Judenbilder aus Christentum und Islam werden vereint. Ich will Ihnen das versuchen, an einem Beispiel zu verdeutlichen. Das Beispiel ist die Charta der Hamas, die nach wie vor im Prinzip gültig ist. Artikel 7 dieser Charta zitiert den Propheten Mohammed mit einem vermeintlichen Zitat Mohammeds, demzufolge die Muslime die Juden töten werden, Zitat, bis sich der Jude hinter Stein und Baum verbirgt und Stein und Baum dann sagen, O Moslem, O Diener Gottes, da ist ein Jude hinter mir, komm und töte ihn. Zitat Ende. Das ist nun ein wirklich besonders grausamer Hadith, wenn man sich vorstellt, da ist der Jude, der Einzelne, der also vor Angst zittert und sich versteckt, um sein Leben zu retten. Und jetzt sagt nicht nur der Baum als Symbol der lebendigen Natur, sondern auch der Stein als Symbol der toten Natur, dass dieser einzelne Jude, der also zittert, der keine Gefahr für irgendjemanden darstellt, dass der getötet werden muss. So als würde das ganze Universum sich zusammenschließen, um diesen einen Juden töten zu können. Und dieser Hadith, der ist also tatsächlich in der Charta der Hamas verankert und ist auch in der islamischen Welt im Moment leider sehr populär. In Artikel, wenn ich die Charta der Hamas weiterlese, bis zu Artikel 22 komme, dann heißt es demgegenüber, dass die Juden, Zitat, hinter dem Ersten Weltkrieg und hinter dem Zweiten Weltkrieg standen, dass sie die Bildung der Vereinten Nationen anregten, um damit die Welt zu beherrschen. Und dann wird sich auch direkt bezogen auf die Protokolle der Weisen von Zion, die tatsächlich bestätigt würden durch das, was die Juden machen. Das heißt, wir haben hier in einem einzigen Text das Porträt von Juden gleichzeitig als Schwächlinge, die fliehen und sich hinter Steinen und Bäumen verstecken müssen, und zweitens als die heimlichen und eigentlichen Herrscher der Welt. Natürlich ist diese Kombination absurd, aber Antisemitismus ist immer absurd. Bei den Nazis waren die Juden die Herrscher der Wall Street und des Kommunismus, das war genauso absurd. Ja, also von daher darf man sich da nicht wundern, dass es widersprüchlich ist. Tatsache ist, durch diese Kombination von diesen beiden Elementen, dem muslimischen Antijudaismus und dem europäischen Antisemitismus, werden beide Komponenten verstärkt. Der europäische Antisemitismus wird durch das fanatische Moment des radikalen Islam nochmal neu aufgeladen, während das althergebrachte Judenbild des Koran durch Zugabe der Weltverschwörungstheorie jetzt eine neue und zwar auch eliminatorische Dimension erfährt. So gehört es zum Beispiel zu den Standardformeln des islamischen Antisemitismus, dass behauptet wird, dass die Juden oder dass Israel überall und schon immer darauf versessen gewesen sei, den Islam zu unterminieren und schließlich zu zerstören. Ja, also da wird ganz klar religiös argumentiert, die Juden wollen den Islam kaputt kriegen. Schon während der 30er Jahre verbreitete Amin al-Husseini, der Mufti von Jerusalem, das Gerücht, die Juden wollten die heiligen Stätten des Islam in Jerusalem zerstören. Und in den 50er Jahren griff dann auch der Moslem Bruder Said Qutb diese Lüge auf in seinem Pamphlet Unser Kampf gegen die Juden. Und dieses Pamphlet ist auch ein Musterbeispiel für islamischen Antisemitismus. Ich will nur einen Satz aus diesem Pamphlet zitieren, der das nochmal deutlich macht. Der erbitterte Krieg, den die Juden gegen den Islam angezettelt haben, ist ein Krieg, der in beinahe 14 Jahrhunderten nicht für einen einzigen Moment unterbrochen worden ist. Dieser Kampf setzt sich gewalttätig fort und wird auf diese Weise weitergehen, weil die Juden erst mit der Zerstörung des Islam zufrieden sein werden. Sie merken, auch hier werden das 7. Jahrhundert und das 20. Jahrhundert vermischt. Auch hier werden Zitate aus dem Koran mit dem Phantasma einer Weltverschwörung zusammengeführt und verrührt. Und das hält bis heute an. Tagtäglich wird der islamische Antisemitismus in den Moscheen des Nahen Ostens verbreitet, wenn die Juden als eine unveränderbare, über all die Jahrhunderte seit Mohammed bösartige Gruppe gezeichnet werden, deren Ziel hauptsächlich die Vernichtung des Islam sei. Es gibt bei diesem Moment einen ganz kleinen Wahrheitsgehalt, weil es wirklich zwischen Mohammed und den Juden in Medina Schwierigkeiten gab. Mohammed wollte am Anfang mehr oder weniger die Tora ins Arabische übersetzen. Er hoffte in Medina bei den Juden, die ja auch Monotheisten waren, Zuspruch zu erlangen. Er bekam diesen Zuspruch nicht. Und dann gab es eine Entwicklung, ähnlich wie bei Martin Luther, dass er von da ab immer bösartiger gegenüber den Juden wurde. Das heißt, es gab eine reale Auseinandersetzung über die theologischen Schriften zwischen Juden und dem Mohammed. Das war zeitgebunden. Das war damals im Medina des 7. Jahrhunderts. Aber jetzt bei Said Qutb und bei anderen Verfechtern des islamischen Antisemitismus wird daraus eine ewige Wahrheit, dass die Juden immer schon versucht hatten, überall mit aller Kraft den Islam zu zerstören, was natürlich niemals in der Realität der Fall war. Das heißt, dass hier schon so eine rassistische Komponente mit in die Diskussion gekommen ist. Und jetzt wurde natürlich auch mit diesem Vorwurf aus den ehemals so Unterlegenen, die sich hinter Baum und Stein verstecken, eine dämonische Macht gezeichnet. Sie werden geradezu Monster, die es darauf abgesehen haben, den Islam in der ganzen Welt irgendwie zu zerstören. Und von daher ist das natürlich dann eine Ideologie. Wenn ich glaube, dass das Judentum mich zerstören will, gibt es nur eine Chance, meine Religion zu retten, indem ich vorher die Juden zerstöre. Ja, also von daher ist das schon der islamische Antisemitismus eine besonders aggressive Form des Antisemitismus. So viel zu meinem ersten Teil, was islamischer Antisemitismus eigentlich bedeutet. Ich komme dann zu meinem zweiten Teil. Wie ist er entstanden? Das Interessante ist, dass diese Form von Antisemitismus überhaupt erst vor 80 Jahren, und zwar unter maßgeblicher Beteiligung der Propagandaapparate Berlins, erfunden worden ist. Seit 1937 suchten die Nazis den latenten Antijudaismus der Muslime zu radikalisieren. Es gab zwar schon 1933 ein erstes Angebot des Mufti von Jerusalem, der sich an den deutschen Generalkonsul in Jerusalem wandte, mit der Bitte, jetzt eine enge Zusammenarbeit zwischen ihm und den Nazis herbeizuführen. Aber die Nazis zeigten damals noch die kalte Schulter. Der Nahe Osten, das war das Vorranggebiet der Italiener, da wollte man sich nicht einmischen. Außerdem wollte man mit Großbritannien noch gucken, wie lange das irgendwie gut geht. Das war natürlich, Palästina war unter britischem Mandat. Also da wollte man sich auch nicht einmischen. Man hat also sich da sozusagen zurückhaltend gegeben in den ersten Jahren. Aber 1937 hat sich das geändert. Warum? Weil in diesem Jahr die britische Peel-Kommission erstmals einen Teilungsplan für Palästina vorgestellt hatte, den sie durchsetzen wollte. Das sah vor, also ein ganz kleines Gebiet als jüdischen Staat zu gründen, ein viel größeres Gebiet als muslimisch-arabischen Staat zu gründen und Jerusalem unter internationale Verwaltung zu stellen. Und diese Gründung eines kleinen jüdischen Staates, die haben die Nazis befürchtet, das sei eine Art jüdisches Vatikan und könnte also den außenpolitischen Plänen der Nazis ernsthaft Schaden zufügen. Und deswegen haben die Nazis 1937 begonnen zu sagen, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass der Judenhass unter den Muslimen entfaltet wird, um diesen jüdischen Kleinstaat zu verhindern. Das war von da ab die Politik, die Nazis propagiert hatten. Allerdings hat man dann festgestellt, bei dem Versuch, den Nazi-Antisemitismus in diese muslimische Welt zu exportieren, gab es große Schwierigkeiten. Zum Beispiel in Ägypten, da hatte man sogar eine Broschüre drucken wollen, die Juden in Deutschland, um diesen allgemein über den Antisemitismus und dessen Notwendigkeit aufzuklären. Diese Broschüre wurde verboten, nachdem ein italienstämmiger Jude dagegen geklagt hatte in Ägypten. Das heißt, man kam da mit dem Punkt gar nicht weiter. Teilweise war den Ägyptern auch völlig fremd, der Gedanke, dass, weil Juden wohlhabend sind oder in der Wirtschaft eine Rolle spielen, dass sie deswegen zu verachten seien. Das war eigentlich ein Zeichen, dass es gute Menschen sind, wenn sie auch in der Wirtschaft erfolgreich sind. Und die Juden waren damals in Ägypten, sowohl im Königspalast, als auch im Parlament, als auch bei den Medien, als auch in der Wirtschaft, eine bedeutende Minderheit in Ägypten, die auch geachtet worden ist. Und deswegen kann man also da auch mit den Nazi-Sprüchen gar nicht weiter. Und was besonders nicht klappte, war der Rassismus der Nazis, weil der Rassismus ist eigentlich tatsächlich eine Ideologie, die dem ursprünglichen Islam fremd ist. Also da gibt es jetzt nicht Euthanasie oder da gibt es nicht die Ausgrenzung von Behinderten, da gibt es diese rassistischen Muster in der Form, wie sie die Nazis das geprägt hatten, eigentlich gar nicht, jedenfalls ursprünglich. Und von daher mussten die Nazis überlegen, wie können sie jetzt ihren spezifischen Antisemitismus so übersetzen, dass er von den Muslimen in der arabischen Welt besonders auch verstanden wird. Und da kam man jetzt auf die entscheidende Idee, dass man als Einfallstor die Religion benutzen muss. Dass man also über den Islam sich nähern muss, diesen Muslimen. Dass man sagen muss, Mohammed hatte Juden von Medina vertrieben, Hitler vertreibt die Juden von Deutschland, also ist Hitler sozusagen der neue Mohammed, der die islamischen, die Muslime in der Welt errettet vor den schrecklichen Vorhaben des Judentums. Der allererste Text, der diese Verbindung schuf, sozusagen des europäischen Antisemitismus mit der Frühgeschichte des Islam, dieser erste Text, der entstand 1937, das war ein 31-seitiges Pamphlet, das erschien natürlich erst auf Arabisch in Ägypten im August 37 und wurde dann im September 37 bei einem großen arabischen, panarabischen Kongress, der Kongress von Bludan, an alle Delegierten, die da teilgenommen hatten, verteilt. Die Überschrift dieses Pamphlets war Islam, Judentum, Aufruf des Großmufti an die islamische Welt im Jahre 1937. Und das Interessante an diesem Dokument ist, dass es dann später während der Kriegsjahre von den Nazis mehrsprachig in der arabisch-islamischen Welt verbreitet worden ist. Hier werden auf der einen Seite die bösartigsten Invektiven gegen Juden aus dem Koran referiert und gleichzeitig werden in diesem Text die Juden in der Diktion des europäischen Antisemitismus als große Geschäftsleute, als Ausbeuter, als Mikroben und als Verursacher der Pest gekennzeichnet. Ich will auch aus diesem Text Islam und Judentum einen Satz wenigstens vorlesen, Seit Mohammeds Zeiten haben die Juden beständig versucht, die Muslime zu zerstören. Die Verse aus dem Koran und Hadith beweisen euch, dass die Juden die bittersten Gegner des Islam gewesen sind und auch weiter versuchen, denselben zu vernichten. Kämpft für den islamischen Gedanken, kämpft für eure Religion und euer Dasein. Gebt nicht eher Ruhe, als bis euer Land von den Juden frei ist. Zitat Ende. Ja, und man muss sich das vor Augen halten. Also diese Verse im Koran, die gibt es tatsächlich, die sagen, die Juden seien die schlimmsten Feinde. Das ist ein Teil des Korans. Aber auf der anderen Seite, diese Forderung, ein judenfreies Land zu schaffen, das hat auch mit der Frühgeschichte des Islam überhaupt nichts zu tun. Mohammed war mit einer Jüdin verheiratet zum Beispiel. Und man hat also den Juden bestimmte Sondersteuern auferlegt. Sie mussten sich demütigen lassen durch die Muslime. Sie mussten anerkennen, dass sie zweiter Klasse waren. Genau wie auch die Christen. Aber ansonsten wurden sie natürlich aus den islamischen Ländern nicht per se vertrieben. Und von daher merkt man schon hier auch diese Kombination mit Parolen, die eigentlich mehr an den Nationalsozialismus des 20. Jahrhunderts erinnern. Also hier auch in diesem Text, Islam und Judentum, wird den Juden in Anlehnung an den europäischen Rassismus eine unveränderbare, bösartige Natur unterstellt, die sich über mehrere Jahrhunderte nicht verändert habe. Wenn aber diese Boshaftigkeit alle Zeitepochen und Umstände überdauert, gibt es nur eine Option, die Rettung verspricht, nämlich die vollständige Vertreibung oder Vernichtung der Juden. Ich hatte schon erwähnt, dass diese Broschüre, dieses Pamphlet Islam, Judentum in viele Sprachen verbreitet worden ist. Zum Beispiel tauchten 1500 Kopien dieses Textes 1942 in Tanger auf, im damals spanisch besetzten Marokko. Und diese Broschüren sollten, so heißt die Anweisung des Auswärtigen Amtes, die ich da im Archiv gefunden hatte, diese Broschüren sollten, Zitat, unauffällig verbreitet werden. Denn das macht natürlich wenig Sinn, dass da so ein SS-Mann also da in voller Wix rummarschiert und arabische Broschüren verteilt, die er selbst gar nicht lesen kann. Also man wollte den Eindruck erwecken, das ist unmittelbar vom Mufti von Jerusalem gekommen und liegt jetzt da im Kaffeehaus eben aus und muss also jetzt ernst genommen werden als Text des Mufti von Jerusalem. Und das Interessante war, dass die Franco-Behörden damals 1942, also Franco war nun auch Faschist, aber sie wollten diese antijüdische Hetze nicht akzeptieren und haben diese 1500 Broschüren dann beschlagnahmt und auch vernichtet. Auf Serbokroatisch wurden 10.000 Exemplare von diesem Pamphlet gedruckt und so weiter und so fort. Es gab auch andere Methoden im Zweiten Weltkrieg der Nazis, um den Judenhass unter Muslimen zu schüren. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade, ich war letzte Woche im Militärarchiv in Freiburg, da habe ich gefunden so eine kleine Postkarte, wo man also dann diesen schlimmsten Koranspruch, dass die Juden die schlimmsten aller Feinde der Muslime seien, dann nochmal aufgedruckt hat auf Postkarten, die aus der Luft von den Flugzeugen abgeworfen worden sind, wo man die Hand der Fatima dazu gemalt hat. Also das ist so die Hand, die nach muslimischer Legende den Muslimen vom großen Schaden bewahren soll. Das wurde also kombiniert, dieses bekannte Symbol der Fatima-Hand mit dem Spruch aus dem Koran. Und es gibt andere Beispiele von Flugblättern, die eine bestimmte Form hatten. Nämlich zufällig nicht nur die Form eines amerikanischen Dollars, sondern auf der einen Seite war auch der Dollar aufgedruckt. Und auf der Rückseite war dann der antimuslimische Spruch aus dem Koran. Also das waren natürlich Sachen, wenn die vom Himmel fielen, diese Dollarnoten, die so aussahen jedenfalls, krapschte jeder zu natürlich und las natürlich auch dann die Rückseite. Also man hat sich da einiges einfallen lassen. Aber das, was ich gerade schildere, bezieht sich natürlich immer nur auf die wenigen Muslime und Araber, die auch lesen konnten. Während die große Mehrheit der Bevölkerung analphabetisch war. Und jetzt kam eine Entdeckung, die also eigentlich Mussolini als erster machte, der ja also da in Abessinien seine Kriege geführt hatte. Mussolini, der Faschist, hatte zum ersten Mal entdeckt die Wirkung des arabischsprachigen Radios. Und er war ziemlich geschickt. Er hat also den Kaffeehäusern, in denen dann nach Feierabend die Männer dann zusammenkamen, den Kaffeehäusern, die hatten bis dahin immer nur ein Grammophon, wo immer die gleiche Leier spielte. Es war langweilig, jetzt kam ein Radio. Das wurde ihnen von den Faschisten geschenkt. Und man konnte plötzlich die Welt empfangen. Allerdings hatte dieses Radio eine kleine Besonderheit. Man konnte nur den faschistischen Sender Radio Bari empfangen, keine anderen Sender, sodass dann mit jedem Schluck schwarzen Kaffee sozusagen auch ein bisschen faschistische Ideologie dann in diesen Kaffeehäusern inkorporiert worden ist. Diese Propaganda der Italiener, die war vor allen Dingen antibritisch ausgerichtet und wurde dann 1938 dann vorübergehend auch wieder eingestellt. Aber die Nazis haben dann dieses Propagandamittel ebenfalls begonnen zu nutzen. Und zwar begann Radio Zesen, ein Kurzwellensender. Zesen ist ein Ort südlich von Berlin, ein kleines Dorf eigentlich, aber da stand damals der mächtigste Kurzwellensender der Welt. Und kurze Wellen bedeutet lange Entfernung. Also man konnte auch in Lateinamerika Radio Zesen hören. Die technische Qualität, die war hervorragend, weil man bei der Olympiade in Berlin 1936 die ganzen Sendeanlagen nochmal neu ausstaffiert hatte. Und dieses Radio begann im April 1939, noch vor dem Zweiten Weltkrieg, mit regelmäßigen Sendungen auf Arabisch, und zwar in zwei arabischen Dialekten, ferner auf Persisch, drittens auf Türkisch und viertens auf Hindi. Diese Orient-Redaktion, die diese Sendungen in diesen Sprachen machen musste, war die wichtigste Redaktion mit 80 Personen bei Radio Zesen. Und diese Sendungen, die waren verdammt gut gemacht. Es begann zum Beispiel, ausgerechnet von den Nazis, ja, es begann immer mit einem Vers aus dem Koran. Das war der Einstieg in die Sendung. Und diese Verse aus dem Koran, das wissen Sie wahrscheinlich, die werden rezitiert, also gesungen. Man hatte hervorragende Sänger für diese Korandarbietung. Dann kam hervorragende arabische Musik. Dann kamen bekannte Sprecher aus der arabischen Welt, die also richtig auch einen Star-Ruhm dann irgendwann ernteten, weil sie so bekannt geworden sind. Sowohl in Persien waren sie wahnsinnig bekannt, als auch in der arabischen Welt gab es einen berühmten Sprecher, der immer wieder erkannt worden ist. Und seitdem der Mufti von Jerusalem in Berlin war, das war seit November 1941, war auch der Mufti immer häufiger in diesem Radio zu hören. Und von daher war es also eine gut gemachte Sendung, die noch den besonderen Reiz hatte, dass sie nicht sachlich sein musste. Also BBC London hat dann auch angefangen, auf Arabisch zu senden, aber sie haben sich an die Fakten gehalten. Und das war dann teilweise durchaus zum Unglück der Briten. Als nämlich die allererste Sendung auf Arabisch vom BBC kam, dann war gerade am Vortage ein Moslem gehängt worden in Jerusalem, weil er Waffen besessen hatte. Und das wurde natürlich gesendet, weil das ein Fakt war. Und das kam natürlich nicht besonders gut in der muslimischen Welt an, dass die Briten da einen Moslem gehängt haben, als erste Meldung vom arabischen Sender der BBC. Während die deutschen Sender natürlich nach der Goebbelschen Manier machen konnten, was sie wollten. Ich habe in Berlin die Sendeprotokolle gesehen, wo dann teilweise auch draufsteht, diese Meldung bitte nicht in der Türkei verbreiten. Also wenn irgend so ein dummes Gerücht über die Türkei gesendet werden sollte und in der Türkei man gemerkt hätte, dass das alles erschwindelt ist. Also da wurde schon so eingeteilt, welche Länder was hören dürfen. Und es war eben so, dass diese deutsche Nazi-Sprechweise so einen saftigen Witz immer mit sich brachte, so einen antisemitischen Witz. Ja? Also der Emir Abdullah von Jordanien damals, der mit Juden verhandeln wollte, der nicht Juden töten wollte, der war in Radio Zesen nicht mehr der Emir Abdullah, er war nur der Rabbi Abdullah. Und dann konnte man also sich auf die Schenkel klopfen und das war ein gelungener Scherz. Oder man hat zum Beispiel bei den Vereinten Nationen, die ja während des Zweiten Weltkrieges schon gegründet worden sind, wenn das in Radio Zesen vorkam, waren das eben nicht die Vereinten Nationen, das waren die Vereinten Jüdischen Nationen, weil man ja Roosevelt und Churchill als mehr oder weniger von Juden gelenkt betrachtet hatte. Also von daher waren diese ganzen Besonderheiten des Radios, die kamen dann teilweise gut an. Wir haben eine ganze Menge von Berichten, wobei ich noch ergänzen muss, Radio hören war damals in den 30er, 40er Jahren keine Privatangelegenheit. Man hat Radio gehört auf den großen Plätzen, auf Bazars, in den Kaffeehäusern. Das war eine Gemeinschaftsunternehmung. Und wir haben also Fotos sowohl aus Teheran, wo dann auf so einem großen Podest ein Radio steht und unten so hunderte von Menschen, die auf das Radio starren, als sei das nun irgendwie eine Direktübertragung eines spannenden Fußballspiels. Oder wir haben Fotos aus Indien, wo dann der Bürgermeister die wichtigen Leute des Dorfes in seinen Garten eingeladen hat, wo ein Radio stand, wo man dann gemeinsam Radio Zesen gehört hatte. Oder es gibt den Bericht zum Beispiel aus Jaffa von einem britischen Informanten, der dann bei einem Kaffeehaus vorbeiging. Im Kaffeehaus lief groß dieses deutsche Radio, Radio Zesen. Und das war nicht nur gefülltes Kaffeehaus, sondern die Fenster waren alle aufgerissen, außen waren die Trauben von Menschen und hörten zu. Und in der Umgebung waren die Balkone sogar besetzt mit Menschen, die da nichts verpassen wollten. Das heißt, es hatte eine Zeit lang, zumindest solange die Deutschen die Kriege gewannen, auf jeden Fall eine wahnsinnige Faszination ausgelöst. Und darüber beklagten sich auch die Konkurrenten vom BBC, zum Beispiel der britische Botschafter im Iran, der gab dann bekannt, dass man also nicht konkurrieren kann mit dieser Technik des Radios. Und hier wurde eben dann auch ganz stark betont, dass man, also der islamische Antisemitismus, der wurde hier verbreitet, in diesem Radio. Ich will einige Zitate von Radio Zesen vorlesen. Woher habe ich diese Zitate aus den Radiosendungen? Die habe ich deswegen bekommen, weil ein Freund und Kollege von mir, sein Name ist Jeffrey Hirth, das ist ein amerikanischer angesehener Historiker, der hat in den Archiven der USA Sendeprotokolle gefunden von Radio Zesen. Und zwar hatte damals in den 40er Jahren der amerikanische Botschafter in Ägypten die ganzen arabischen Sendungen aus Deutschland aufgezeichnet, sie übersetzen lassen ins Englische und jede Woche dann einen Umschlag mit den Sendungen der letzten Woche nach Washington geschickt. Und Hirth ist es gelungen, diesen Stapel an Originaldokumenten ausfindig zu machen. Er hat darüber dann ein Buch geschrieben, Nazi-Propaganda in the Arab World. Aus diesem Buch kann man natürlich dann auch entnehmen, zu welchem Zeitpunkt, welchem Datum, was in Radio Zesen verbreitet worden ist. Nur einige Zitate aus dem Jahr 1942, als Rommel die echte Chance hatte, Kairo einzunehmen und schon alles vorbereitet wurde, um die Einnahme Kairos dann auch zu gewährleisten. Ich zitiere einige Zitate aus Radio Zesen. Die Juden sind die tödlichen Feinde des Islam. Die Juden wollen aus den arabischen Ländern jüdische Kolonien machen. Die Juden sind die Feinde aller Araber und Muslime. Die Juden besetzen arabische Länder mit der Absicht, die Araber auszulöschen. Der Sieg der Alliierten wäre ein Sieg der Juden und damit die Zerstörung der Muslime. Die Juden sind die Feinde der Araber und des heiligen Koran. Seit den Tagen Mohammeds verhielten sich die Juden feindselig gegenüber dem Koran. Die Juden wollen die Araber und den Islam auslöschen. Und so weiter und so fort. Das heißt also, dass da genau dieser Aspekt, dass man die Juden bekämpfen muss, andernfalls würde man selber vernichtet werden, tatsächlich gepredigt worden ist. Goebbels sagte am Schluss in den letzten Kriegsjahren, dass 70% der Sendungen von Radio Zesen antisemitisch notiert waren. Und es wurde immer radikaler, immer krasser, vor allen Dingen ein antisemitischer Antizionismus. Man hat also davor gewarnt, wenn die Alliierten gewinnen, dann würden die Juden ihr Zion verwirklichen können in Palästina und dann würde also diese ganze Horrorszenarien Wirklichkeit werden, dass man also die ganze arabische Welt umkrempeln wollte und den Islam zerstören wollte. Diese Propagandakampagnen des islamischen Antisemitismus, besonders über diese Radiopropaganda, die anhielt, ich habe gesagt, sie begann im April 1939 und sie wurden beendet im April 1945. Also 6 Jahre lang war ununterbrochen dieses Radio am Werke, wobei die spielten nicht den ganzen Tag über, sondern die hatten dann 3 oder 4 Sendezeiten am Abend, wo man dann einschalten musste. Und das war es dann. Aber durch diese Dauer der Beeinflussung von 6 Jahren ist natürlich was hängen geblieben. Und ich meine, dass diese Propagandakampagnen des islamischen Antisemitismus das Bild vom Juden in islamischen Gesellschaften verändert haben. Sie haben eine ausschließlich antijüdische Lesart des Koran befördert. Ja, also bis dahin hatte man diesen Konflikten zwischen Mohammed und den Juden gar nicht so viel Bedeutung beigemessen. Aber plötzlich wurde jetzt durch diese Propaganda das zum zentralen Moment in Mohammeds Leben, sein Kampf gegen die Juden. Ja, das wurde also jetzt dadurch befördert, dass man nicht die vielfältigen Aussagen des Koran zitiert hat, sondern immer sich rausgepickt hat, das, was wirklich im Koran auch an antijüdischem Material vorhanden ist. Zweitens haben diese Sendungen die europäische Weltverschwörungstheorie popularisiert, ja, weil also völlig klar war, dass also jetzt die Juden die Amerikaner beherrschen und die Briten beherrschen und man sich also gegen diese Länder auch entsprechend wehren muss. Und sie haben drittens eine genozidale Rhetorik mit Blick auf Israel geprägt. Allmählich begann ein relevanter Teil der arabischen Welt, den Nahostkonflikt, durch eine antisemitische Brille zu betrachten. Und von da ab war es, um mal Sartre zu paraphrasieren, nicht länger die Erfahrung, die den Begriff des Juden schaffte. Stattdessen fälschte das Vorurteil die Erfahrung. Und zwar mit verheerenden Folgen. Denn diese Propaganda, 6 Jahre lang, die war natürlich beendet am 8. Mai 1945. Das Radio Cesen sendete nicht mehr. Aber das Echo dieser Hasspropaganda wirkte nach. Und zwar einerseits kulturell. In allen Teilen der Welt war Hitler nach 1945, nachdem dann Bergen-Belsen bekannt wurde und die Realität der Vernichtungslager sich herumsprach, war Hitler absolut diskreditiert. In allen Teilen der Welt? Nein, nicht in der arabischen Welt. Da galt Hitler nach wie vor als bei vielen Teilen der Gesellschaft als eine Art Held. Und sie haben es dann in den ganzen Jahrzehnten seitdem immer wieder erlebt, wenn Deutsche mal ins Taxi stiegen in Kairo, dass ihnen auf die Schulter geklopft wurde und gesagt wurde, also was er mit den Juden gemacht hat, war ja klasse. Also das heißt, wir haben hier tatsächlich eine Spaltung der Welt seit 1945. Die eine Spaltung ist allgemein bekannt gewesen, das war der Kalte Krieg zwischen Kommunismus und Kapitalismus. Die zweite Spaltung der Welt, die damals eintrat, hatte historiografische Ursachen. Man betrachtete die Zeit des Nationalsozialismus in anderen Teilen der Welt anders als in diesem arabischen Teil der Welt. Also von daher war das schon eine gewisse Auffälligkeit, die ich auch mit zurückführe auf die Nazi-Propaganda in den Jahren zuvor. Und es gab noch etwas anderes. Dieses Echo von Radio Cesen wirkte auch politisch und militärisch nach. Denn Sie müssen sich vor Augen halten, es waren immerhin die Vereinten Nationen, die im November 1947 eine Zwei-Staaten-Lösung für Palästina beschlossen hatten. Das war dieser berühmte Beschluss vom 29. November 1947. Und es war ein Beschluss, der nicht nur von den USA unterstützt worden ist, sondern sogar mehr noch von der Sowjetunion. Und obwohl der Kalte Krieg schon im Entstehen war, haben noch 1947, 1948 in dieser Frage Moskau und Washington zusammengearbeitet. Man wollte diesen jüdischen Teilstaat errichten. Jetzt aber, aufgrund dieser Propaganda, gab es Massenbewegungen in der arabischen Welt gegen die Gründung Israels. Teilweise wurde das begründet, eben genau mit den Argumenten, dass wenn Israel gegründet würde, dann der Islam zerstört werden würde und die arabische Welt durch den Expansionismus der Zionisten sozusagen dran glauben müsste. Das bedeutet, dass man wirklich dann in dieser Zeit, 47, 48, weiter in dieser Welle geschwommen ist, die also von Radio Cesen einst losgetreten worden ist. Und diese Massenbewegungen, es gab Demonstrationen in Kairo gegen die Gründung des israelischen Teilstaates von 100.000 Personen, die von den Moslembrüdern vorbereitet worden waren. Diese Massenbewegungen haben schließlich dazu geführt, dass auch die islamischen und arabischen Führer in diesem Teil der Welt den Beschluss fassten, aber in letzter Minute, dass man auch mit den offiziellen Armeen einrückt. Und das hat dazu geführt, dass dann einige Stunden nach der Gründung von Israel am 14. Mai 1948 eben sechs arabische Armeen die Grenzen des Landes überschritten, um diesen Beschluss der Vereinten Nationen wieder rückgängig zu machen. Das war keineswegs so selbstverständlich, wie das also nachträglich von PLO-Kreisen verbreitet worden ist. Das war schon eine Auseinandersetzung, die bis zum letzten Moment, bis zum 10. Mai etwa unentschieden war, ob wirklich die arabischen Staaten diese Provokation begehen würden, einen Beschluss der Vereinten Nationen, der von beiden Supermächten unterstützt worden ist, in der Form zu konterkarieren. Und Sie wissen alle, dass dieser Krieg von 1948, dieser furchtbare, unnötige Krieg, dieses ganze Flüchtlingsproblem für Palästinenser erst ausgelöst hat. Erst im Zuge dieses Krieges wurden palästinensische Araber teilweise vertrieben und teilweise sind sie von sich aus geflohen. Und seitdem haben wir das Bild des Nahen Ostens, wie es sich eben darstellt, mit heute nach wie vor Menschen, die also als Flüchtlinge bezeichnet werden und behandelt werden. Also von daher glaube ich, dass diese Propaganda der Nazis eben auch Auswirkungen hatte auf die gesamte Entwicklung des Nahostkonflikts. Dass also dem großen Krieg der Nazis gegen die Juden ein kleiner Krieg der arabischen Staaten gegen Israel folgte und dass zwischen diesen beiden Kriegen eine Art Zusammenhang besteht, so wie es also ein Erdbeben oder ein Nachbeben gibt, dass also praktisch man von einem Nachbeben in Palästina sprechen kann. Und natürlich wurde dann dieser Krieg verloren 1948. Ich sage natürlich, das ist Quatsch. Es war offen, ob der Krieg verloren würde oder nicht für die Juden in Palästina. Das war also jeder, also 1% der jüdischen Bevölkerung ist umgekommen in diesem Krieg. Das ist eine gewaltige Menge. Und man wusste eben nicht, wer am Schluss siegt. Aber gerade weil in der muslimischen Welt der Gedanke so verbreitet war, dass Juden gar nicht kämpfen können, dass sie schwach sind, dass sie wie unter Mohammed also eigentlich nur fliehen können und vertrieben werden können. Deswegen war der Schock so besonders groß, als dann die Juden 1948 gesiegt hatten gegen sechs arabische Armeen. Ja, das war also ein Schock, der dann erstmal dem Antisemitismus neuen Auftrieb verlieh, der also zu bestätigen schien, was vorher von Radio Zesen verbreitet worden ist. Und dann gab es 1967 den zweiten Anlauf, Israel zu zerstören. Es gab noch keine besetzten Gebiete. Das Westjordanland gehörte zu Jordanien und der Gazastreifen gehörte zu Ägypten. Keiner hat sich um irgendwelche sogenannten Palästinenser damals gekümmert. Es war also praktisch dann wieder ein Krieg 1967, der vorbereitet wurde gegen Israel und wieder haben die Juden gewonnen. Und das hat erneut diesen Antisemitismus in der arabischen Welt geschürt. Wie konnten die denn gewinnen, ohne dass sie die Mithilfe hatten von Mächten, die sie sozusagen wie Marionetten dirigieren konnten aus der ganzen Welt. Also so hat man dann die Niederlage von 1967 darauf reagiert. Und wir haben also bis heute immer wieder Antisemitismus, der auf die Religion zurückgreift, auf die Behauptung zurückgreift, die Juden wollten den Islam zerstören. Ich erinnere, im Juli 2017 gab es Proteste gegen Israels Entscheidung, elektrische Monitore auf dem Tempelberg in Jerusalem zu errichten, nachdem zwei Israelis dort ermordet worden sind. Sofort wurde mobilisiert, um angeblich die Absicht der Juden, den Islam zu vernichten, zu vereiteln. Und als dann im Dezember 2017 Trump erklärte, dass er die amerikanische Botschaft in Israel nach Jerusalem verlagern wollte, wurde erneut sozusagen die Parole ausgegeben, jetzt soll erneut das islamische Heiligtum von den Juden zerstört werden. Al-Qaradawi, ein führender Redner der Moslembruderschaft, der hat zum Beispiel damals erklärt, im Dezember 2017, Jerusalem ist vom zionistischen Feind bedroht, der es schlucken und judaisieren will. Der Dschihad für Jerusalem sei die persönliche religiöse Pflicht eines jeden Moslems. Der Erdogan, der hat als Reaktion auf diese Trump-Entscheidung auf den Hadith angespielt, den ich vorhin vorgelesen hatte, indem er erklärte, dass die Juden künftig, Zitat, keinen Baum finden werden, hinter dem sie sich verstecken können, Zitat Ende, Erdogan. Und der Berater von Mahmoud Abbas, also von der palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah, dieser Berater erklärte, Zitat, diese Entscheidung, Verlegung der Botschaft, ist eine Aggression gegen den Islam, gegen den Koran, gegen die Muslime, gegen die Al-Aqsa-Moschee, gegen die Menschheit. Palästina sei ein Projekt Allahs, während Israel ein Projekt des Satans sei. Und hier haben wir erneut diese krankhafte, paranoide Projektion. Genau das, was ich tun will, Aggression gegen die Juden, projiziere ich auf meine Gegner, um mein irrationales Verhalten zu rationalisieren. Ich behaupte, die wollen mich vernichten. Dann habe ich nämlich einen Grund, sie selber zu vernichten. Genauso haben die Nazis ihren Antisemitismus erklärt. Ja, die Juden, die hätten angeblich die Bomben geschmissen auf die deutschen Städte und die wollen uns als Deutsche vernichten. Deswegen müssen wir ihnen zuvorkommen und sie vernichten. Genauso hatte auch der Attentäter von Pittsburgh vor ein paar Wochen reagiert. Er hatte also direkt, bevor er in diese Synagoge ging und dann Juden beliebig abknallte, geschrieben auf seinen Art von Twitter-Account: I can't sit by and watch my people get slaughtered. Ich kann nicht dabei sitzen und zusehen, wie mein Volk abgeschlachtet wird. Worauf bezog sich das? Es bezog sich darauf, dass es in dieser jüdischen Gemeinde eine Gruppe gab, die Flüchtlingen geholfen hatte, über die mexikanische Grenze zu kommen. Und für ihn war das Flüchtlinge gleich Abschlachten der Amerikaner und die Juden natürlich als die Drahtzieher, die dieses Abschlachten bewerkstelligen. Also wir haben es in all diesen Fällen mit dieser paranoiden Vorstellung zu tun, dass man also projiziert das, was man selber vorhat, auf den, die man vernichten will. Und diese Sichtweise impliziert natürlich eine totale Konfrontation, die nur mit dem vollständigen Sieg der einen oder der anderen Seite enden kann und überhaupt keinen Platz lässt für irgendwelche Kompromisse. So viel zu meinem zweiten Teil. Ich komme dann zu meinem letzten, aber der ist sehr kurz. Defizite der deutschen Diskussion. Also wir sehen, dass es eigentlich viele Gründe gibt, sich auch in Deutschland intensiv mit dieser Form von Antisemitismus und seinen Ursprüngen zu befassen. Das findet aber nicht statt. Erstens scheut man die Diskussion über die Nazirolle bei der Entstehung dieses Antisemitismus. Und zweitens ist generell in einer von AfD-Debatten geprägten Zeit die Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus unter Muslimen verpönt. Zunächst zum ersten Punkt. Ich finde es schon bemerkenswert, dass ausgerechnet in Deutschland die wissenschaftliche Debatte über den Beitrag des NS bei der Entstehung des islamischen Antisemitismus überhaupt nicht stattfindet. Oder war Ihnen vor dieser Veranstaltung die Rolle von Radio Zesen und die Existenz von diesem Radiosender bekannt? Ja, also einigen vielleicht, aber in der Regel wird darüber in Deutschland bisher nicht wirklich debattiert. Dabei wurden die wesentlichen Fakten von Radio Zesen schon 2004 veröffentlicht. Ich habe da einen Aufsatz drüber geschrieben bei Surkamp. Das heißt, es war eigentlich bekannt, dass man diese Form von Antisemitismus also 6 Jahre lang in arabischer Sprache popularisieren wollte. 2009 machte Raffi Hirf den parial antisemitischen Wortlaut dieser Propaganda in seiner Studie bekannt. Und diese Studie von Jeffrey Hirf über Radio Zesen, die kann man auf Französisch nachlesen, die kann man auf Spanisch nachlesen, die kann man auf Italienisch nachlesen, die kann man sogar auf Japanisch nachlesen. Aber auf Deutsch? Gibt es da irgendjemanden, der sich dafür interessiert hat? Bisher niemanden. Und weder das Berliner Zentrum Moderner Orient noch die Historiker vom Zentrum für Antisemitismusforschung haben Hirf oder mich zum Beispiel jemals eingeladen, um darüber wenigstens mal zu referieren, über die Ergebnisse von jahrelanger Forschung auf diesem Gebiet. Warum ist gerade in Deutschland diese Abneigung vorhanden, über dieses Thema zu reden? Ich weiß nicht, ob ich hier die vollständige Antwort geben kann. Man kann da nur spekulieren, liegt es vielleicht daran, dass man sich darauf versteift hat, allein Israel, also den Juden, die Schuld am muslimischen Antisemitismus zu geben. Eine solche Erklärung würde natürlich eingeschränkt werden, wenn man den Zusammenhang mit den Nazis darstellen würde. Oder hat man vielleicht Angst, dass eine neue Diskussion über Nazis und die Araber den Guten schadet und den Falschen nützt? Jeffrey Hirf hat selbst mal berichtet, dass ein deutscher Kollege ihm auf einer Historikertagung mitteilte, Zitat, Beweise über die Zusammenarbeit von Moslems und Nazis schädigen die arabische und palästinensische Sache, auch wenn sie wahr sind. Deshalb solle man sie nicht präsentieren. Zitat Ende. Also man hat schon das Gefühl, dass da politische Einflüsse eine gewisse Rolle spielen. Der zweite Punkt über islamischen Antisemitismus wird hierzulande so gut wie gar nicht geforscht. Natürlich liegt das auch an der unguten Polarisierung bei der Frage des Islam. Wir haben auf der einen Seite in Deutschland die Panikmacher der rechtspopulistischen Bewegungen, die muslimische Zuwanderer und deren Religion pauschal dämonisieren. Diese Leute glauben, in fast jedem dunkelhäutigen Moslem einen verkappten Antisemiten zu erkennen. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch die professionellen Verharmloser, die dem Judenhass unter Muslimen mildernde Umstände zubilligen, weil man in ihnen nur Opfer sieht, Opfer Israels im Nahen Osten oder Opfer rassistischer Diskriminierung in Europa. Ihr Antisemitismus, so lautet deren Mantra, habe mit dem Islam überhaupt nichts zu tun. Und ich glaube, ich habe aufgezeigt, wie absurd diese Position ist. Verharmloser auf der einen Seite und Panikmacher auf der anderen Seite pauschalisieren, anstatt zu differenzieren. Und sie spielen sich auch gegenseitig in die Hände. Zum Beispiel wagen sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Antisemitismusforschung seit den Wahlerfolgen der AfD an das Thema Antisemitismus unter Muslimen schon deshalb kaum noch heran, weil sie Angst haben, dann als islamophob denunziert zu werden. Das wiederum, dass darüber nicht geforscht wird, stärkt die Rechtspopulisten, für die es ein gefundenes Fressen ist, dass sich die Wissenschaft und die Politik bis heute sehr schwer damit tut, der Bevölkerung beim Thema Islamismus und Islam reinen Wein einzuschenken. Meine Untersuchung über den islamischen Antisemitismus fügt sich in keines dieser beiden Lagern ein. Auf der einen Seite halte ich den Verharmlosern des Antisemitismus unter Muslimen entgegen, dass dieser nicht nur semantisch, sondern auch aufgrund historisch rekonstruierbarer Fakten eine besondere Nähe zum Antisemitismus der Nazis aufweist und deshalb ebenso ernst zu nehmen ist. Meine Position widerspricht zugleich den rechtspopulistischen Islamdämonisierern, da sie die Entstehung des islamischen Antisemitismus nicht anhand einer angeblichen Wesensart des Koran, sondern historisch zu erklären versucht. Während die antijüdischen Invektiven des Korans über Jahrhunderte hinweg eine relativ geringe Rolle gespielt hatten, hatte jahrelange Radiopropaganda der Nazis das Bild von Juden in islamischen Gesellschaften nachhaltig verändert. Im Moment spielen sich Verharmloser und Dämonisierer des islamischen Antisemitismus die Bälle zu. Je skandalöser die Verharmlosung, umso erfolgreicher die Dämonisierung. Je massiver der antimuslimische Rassismus, desto größer die Angst, den Antisemitismus unter Muslimen zu analysieren. Doch eben das wäre notwendig. Nur wer die religiöse Dimension des islamischen Antisemitismus versteht, wird erkennen, wie wichtig es ist, die judenfeindlichen Passagen aus Koran und Hadithen zu historisieren und wie wichtig es ist, gezielt diejenigen Muslime zu unterstützen, die sich trauen, an die Originaltexte heranzugehen, um sie als zeitbedingt und als nicht mehr gültig einzuordnen. Und nur wer begreift, wie stark die moderne Geschichte des Nahen Ostens von den Nachwirkungen des Nationalsozialismus geprägt ist, wer diesen islamischen Antisemitismus in seiner Gefahrendimension ernst nehmen und vielleicht auch adäquate Gegenmaßnahmen entwickeln können. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.